Abschnitt 6 aus Die Frau in Weiß, Band 4 von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Fortsetzung der Aussage Walter Hartwrights. Teile 12 und 13. Teil 12. Mein erster Impuls, nachdem ich Mrs. Catherick's sonderbaren Brief gelesen, war der, ihn zu vernichten. Die harte, schamlose Verderbtheit des ganzen Schreibens von Anfang bis zu Ende, der abscheuliche Eigensinn, mit dem sie darauf bestand, mich mit einem Unglücke in Verbindung zu bringen, für das ich in keiner Weise verantwortlich war, und mit einem Todesfalle, den zu verhüten ich mein Leben gewagt hatte, widerten mich in dem Grade an, dass ich im Begriffe war, den Brief zu zerreißen, als mir eine Betrachtung einfiel, die mich bewog, lieber noch ein wenig mit seiner Vernichtung zu warten. Diese Berücksichtigung hatte durchaus gar nichts mit Sir Percival zu tun. Die mir gemachten Mitteilungen über ihn enthielten wenig mehr als die Bestätigung meiner eigenen Vermutungen. Er hatte das Verbrechen begangen, wie ich es erwartet hatte, und der Umstand, dass Mrs. Catherick in keiner Weise der Abschrift des Kirchenregisters, welche in Knowlesbury bewahrt wurde, Erwähnung tat, bestärkte mich in meiner vorher gefassten Überzeugung, dass Sir Percival notwendigerweise nichts von dem Dasein derselben und somit von den Folgen, die dasselbe für ihn haben musste, gewusst haben konnte. Mein Interesse an der Fälschung war jetzt zu Ende, und mein einziger Zweck, indem ich den Brief aufbewahre, war, ihn für die Zukunft zu benutzen, um das einzige noch für mich übrige Geheimnis aufzuklären, nämlich wer eigentlich Anna Cathericks Vater gewesen. Ihre Mutter hatte in ihrem Briefe ein paar Bemerkungen fallen lassen, die mir hierin dienlich sein konnten, sobald Sachen von unmittelbarer Wichtigkeit mir Muße ließen, mich damit zu beschäftigen. Ich verzweifelte nicht daran, mir Gewissheit über diesen Punkt verschaffen zu können. Ich hatte nichts von meinem Interesse verloren, zu ermitteln, wer der Vater des armen Wesens sei, das jetzt in Mrs. Farleys Grabe zur Ruhe gelegt war. Demzufolge versiegelte ich den Brief und legte ihn in mein Taschenbuch, um ihn zur Hand zu haben, sobald die Zeit gekommen sein würde, die Sache wieder aufzunehmen. Der folgende Tag war mein letzter in Hampshire. Sobald ich abermals vor der Behörde zu Knowlesbury und bei der vertagten Untersuchung erschienen, konnte ich frei sein, um mit dem Nachmittag- oder Abendzuge nach London zurückzukehren. Mein erster Gang des nächsten Morgens war, wie gewöhnlich, nach der Post. Der Brief von Marianne war dort, aber mir schien, als man ihn mir in die Hand gab, dass er sich ungewöhnlich leicht anfühlte. Ich öffnete das Kuvert voll Besorgnis. Es lag nichts als ein kleiner, einmal zusammengelegter Papierstreifen darin. Die wenigen eilig geschriebenen, halb verwischten Zeilen, die derselbe enthielt, waren folgende: »Komm zurück, so schnell du kannst. Ich bin genötigt gewesen, unsere Wohnung zu verlassen. Komm nach Gower's Walk, Fulham, Nummer 5. Ich werde dich erwarten. Beunruhige dich nicht um uns. Wir sind beide wohl und in Sicherheit. Aber komm zurück, Marian.« Die Nachricht, eine Nachricht, die ich sofort mit einem Versuch neuer Anschläge von Seiten Graf Foscos in Verbindung brachte, überwältigte mich förmlich. Ich stand atemlos mit dem zerknitterten Papiere in der Hand da. Was hatte sich zugetragen? Welche schlaue Schändlichkeit hatte der Graf in meiner Abwesenheit entworfen und ausgeführt? Seit Marians Brief geschrieben, war eine Nacht vergangen. Es mussten noch viele Stunden vergehen, ehe ich zu ihnen zurückkehren konnte. Es konnte sich bereits inzwischen ein Unglück ereignet haben. Und hier, so viele Meilen von ihnen entfernt, musste ich bleiben, zur Verfügung, doppelt zur Verfügung des Gesetzes. Ich weiß kaum, zu welchem Vergessen meine Verpflichtungen, meine Angst und Besorgnis mich nicht hingerissen haben würden, wäre nicht der beruhigende Einfluss meines Zutrauens zu Marianne dagewesen. Mein absolutes Vertrauen zu ihr war die einzige Rücksicht hienieden, die mir half, mich zu fassen und mir den Mut gab, zu warten. Die vertagte Untersuchung war das erste Hindernis, das sich meinem freien Handeln in den Weg stellte. Ich stellte mich bei derselben zur bestimmten Stunde ein, da meine Anwesenheit im Zimmer für die gerichtlichen Formalitäten erforderlich war. Doch war ich, wie sich's herausstellte, nicht genötigt, meine Aussage zu wiederholen. Dieser unnötige Verzug war schwer zu ertragen, obgleich ich mir alle Mühe gab, meine Ungeduld zu bemeistern und dem gerichtlichen Verfahren mit möglichster Aufmerksamkeit zu folgen. Der Rechtsanwalt des Verstorbenen, Mr. Merriman, war aus London herübergekommen und befand sich unter den Anwesenden, war aber durchaus nicht imstande, die Zwecke der Untersuchung zu fördern. Er konnte bloß sagen, dass er unaussprechlich überrascht und erschüttert, jedoch nicht imstande sei, irgendwie Licht auf das geheimnisvolle Ereignis zu werfen. Er schlug von Zeit zu Zeit Fragen vor, welche dann von dem Leichenbeschauer an die Zeugen gerichtet wurden, die jedoch ohne alle Erfolge blieben. Nach einer geduldigen Untersuchung, welche beinahe 3 Stunden währte und die jede denkbare Quelle der Auskunft erschöpfte, sprachen die Geschworenen die bei plötzlichen Todesfällen übliche Erkenntnis aus. Sie fügten dem förmlichen Urteile noch eine Bemerkung hinzu, dass keine Belege für die Art und Weise, in der die Schlüssel genommen worden, vorhanden und dass der Zweck, zu welchem der Verstorbene in die Sakristei gegangen, unerklärt geblieben. Dies schloss die Untersuchung. Es wurde dem gerichtlichen Repräsentanten des Toten überlassen, für dessen Beerdigung zu sorgen, und die Zeugen durften abtreten. Entschlossen, keine Minute länger zu verlieren, ehe ich nach Knowlesbury ginge, bezahlte ich meine Rechnung im Gasthofe und bestellte mir einen Fiaker, um desto schneller dort anzulangen. Ein Herr, welcher hörte, wie ich den Befehl erteilte und sah, dass ich allein fahren würde, unterrichtete mich, dass er in der Nähe von Knowlesbury wohne, und frug, ob ich etwas dawider haben würde, den Wagen und die Ausgabe für denselben mit ihm zu teilen. Ich nahm seinen Vorschlag wie eine Sache an, die sich von selbst versteht. Unsere Unterhaltung während der Fahrt drehte sich natürlich um den einen Gegenstand des Ortsinteresses. Mein neuer Bekannter war einigermaßen mit dem Advokaten des verstorbenen Sir Percival bekannt und hatte mit demselben eine Unterhaltung über dessen Vermögensangelegenheiten und den nächsten Erben gemacht. Sir Percivals Verlegenheiten waren in der ganzen Umgegend so wohl bekannt, dass sein Advokat aus der Notwendigkeit eine Tugend machte und die Sache unumwunden eingestand. Er war gestorben, ohne ein Testament zu hinterlassen, und selbst falls er ein solches gemacht, so besaß er kein persönliches Eigentum, über welches er testamentarisch hätte verfügen können, indem seine Gläubiger bereits das ganze Vermögen verschlungen, das ihm seine Frau zugebracht hatte. Das Erbe des Besitztums, da Sir Percival keine Leibeserben hinterließ, war der Sohn eines Vetters von Sir Felix Glyde, ein Offizier in der königlichen Marine. Er sollte sein Erbteil tief verschuldet finden, doch konnte es sich mit der Zeit davon erholen. Und falls der Kapitän sparsam war, so konnte er vor seinem Tode doch noch ein reicher Mann werden. So sehr ich auch mit dem Gedanken, möglichst schnell nach London zurückzukehren, beschäftigt war, hatten doch diese Mitteilungen, welche sich später als vollkommen richtig herausstellten, einiges Interesse für mich. Mir schien danach, dass ich gerechtfertigt sei, meine Entdeckung von Sir Percivals Fälschung geheim zu halten. Der Erbe, dessen Rechte er sich angemaßt, war derjenige, dem das Besitztum jetzt zufiel. Das Einkommen desselben während der letzten 23 Jahre, welches von Rechts wegen ihm hätte zufallen sollen, war von Sir Percival bis auf den letzten Heller vergeudet und unwiederbringlich verloren. Falls ich die Wahrheit bekannt machte, so konnte dieselbe doch keinem Menschen den geringsten Nutzen bringen. Bewahrte ich dagegen das Geheimnis, so schützte mein Schweigen den Ruf des Mannes, welcher Laura durch seine Betrügereien vermocht hatte, ihn zu heiraten. Nur um ihretwillen wünschte ich es geheim zu halten, und um ihretwillen erzähle ich diese ganze Geschichte unter verstelltem Namen. In Knowlesbury schied ich von meinem zufälligen Reisegefährten und ging dann sofort nach dem Gerichtshause. Wie ich erwartet hatte, es stellte sich niemand, um die Sache weiter gegen mich fortzusetzen. Die notwendigen Formalitäten wurden durchgemacht und ich war entlassen. Als ich den Gerichtshof verließ, übergab man mir einen Brief von Mr. Dawson. Derselbe benachrichtigte mich, dass er augenblicklich in Berufspflichten abwesend sei und wiederholte dann sein Anerbieten allen Beistandes, den er mir zu leisten imstande sein möge. Ich schrieb ihm wieder, indem ich ihm aufs Wärmste meine Anerkennung seiner vielfältigen Güte gegen mich ausdrückte und mich entschuldigte, dies nicht persönlich getan zu haben, woran ich durch den Umstand verhindert worden, dass ich in dringenden Geschäften nach London zurückgerufen sei. Eine halbe Stunde später eilte ich mit dem Schnellzuge nach London zurück. Teil 13. Es war zwischen 9 und 10 Uhr, ehe ich in Fulham anlangte und den Weg nach Gower's Walk fand. Marion und Laura kamen beide an die Tür, um mich einzulassen. Ich glaube, wir hatten alle nicht gewusst, welch enges Band uns einander knüpfte, bis zu dem Abende, der uns wieder vereinte. Wir begrüßten einander, als ob wir statt weniger Tage monatelang getrennt gewesen. Marians armes Gesicht sah sehr besorgt und elend aus. Ich sah auf den ersten Blick, wer in meiner Abwesenheit alle Gefahr gewusst und alle Besorgnisse gefühlt hatte. Loras frohere Blicke und blühenderes Aussehen sagten mir, wie sorgfältig ihr alle Kenntnis des furchtbaren Todes und der wahre Grund ihrer Wohnungsveränderung vorenthalten worden. Die Aufregung des Wegzuges schien sie aufgeheitert und interessiert zu haben. Sie sprach von demselben nur wie von einem glücklichen Gedanken Marians, um mich bei meiner Heimkehr durch die Veränderung von der engen, geräuschvollen Straße nach der angenehmen Umgebung von Bäumen, Feldern und dem Flusse zu überraschen. Sie war voller Pläne für die Zukunft, voll von den Zeichnungen, die sie vollendet, von den Käufern, die ich in der Provinz für dieselben gefunden und von den Schillingen und Sixpencen, die sie gespart hatte und die ihre Börse so schwer machten, dass sie mir dieselbe ganz stolz zum Wägen hingab. Die günstige Veränderung, die während der wenigen Tage meiner Abwesenheit mit ihr vorgegangen war, eine Überraschung für mich, auf die ich ganz unvorbereitet war. Und das unaussprechliche Glück, dieselbe zu sehen, hatte ich Marians Mute und Marians Liebe zu danken. Als Laura uns verlassen und Marian und ich ohne Rückhalt sprechen konnten, versuchte ich, der Dankbarkeit und Bewunderung, die mein Herz füllten, Ausdruck zu geben. Aber das großherzige Weib wollte mich nicht ausreden lassen. Jenes erhabene Selbstvergessen der Frauen, das so viel gibt und so wenig fordert, wandte alle ihre Gedanken von sich selbst ab mir zu. »Es blieb mir nur ein Augenblick vor Abgang der Post«, sagte sie, »sonst hätte ich weniger hastig geschrieben. Du siehst angegriffen und elend aus, Walter. Ich fürchte, mein Brief hat dich ernstlich beunruhigt.« »Nur im ersten Augenblicke«, erwiderte ich, »mein Gemüt beruhigte sich durch mein Vertrauen auf dich, Marian. Mutmaßte ich recht, indem ich diese plötzliche Wohnungsveränderung einer drohenden Belästigung von Seiten Graf Foscos zuschrieb?« »Vollkommen«, entgegnete sie, »ich habe ihn gestern gesehen und, was noch schlimmer ist, ich habe mit ihm gesprochen.« »Hast mit ihm gesprochen? Wusste er, wo wir wohnten? Kam er ins Haus?« »Ja, er kam ins Haus, aber nicht hinauf. Laura hat ihn nicht gesehen. Sie argwöhnt nichts. Ich will dir erzählen, wie es kam. Ich glaube und hoffe, dass die Gefahr jetzt vorüber ist. Gestern, als Laura in der Wohnstube unserer alten Wohnung am Tische saß und zeichnete und ich ordnend umherging, kam ich zufällig ans Fenster und sah ihm vorbeigehen auf die Straße hinab. Da, auf der gegenüberliegenden Seite der Straße, sah ich den Grafen und einen Mann, mit dem er sprach. Bemerkte er dich am Fenster? Nein, wenigstens glaubte ich es nicht. Ich war zu heftig erschrocken, um es genau zu sehen. Wer war der andere Mann? Ein Fremder? Nein, Walter, kein Fremder. So wie ich nur wieder atmen konnte, erkannte ich ihn. Es war der Besitzer der Irrenanstalt. »Zeigte der Graf ihm das Haus?« »Nein, sie unterhielten sich, wie wenn sie einander soeben zufällig auf der Straße begegnet wären. Ich blieb am Fenster und schaute hinter der Gardine herum zu ihnen hinunter. Hätte ich mich umgewandt und Laura in diesem Augenblicke mein Gesicht sehen lassen, aber ich danke Gott, dass sie in ihre Zeichnung vertieft war.« Sie gingen bald auseinander. Der Mann aus der Irrenanstalt ging nach der einen Seite hinfort und der Graf nach der anderen. Ich fing an zu hoffen, dass sie durch Zufall in die Straße gekommen, als ich den Grafen zurückkommen, uns gegenüber abermals stillstehen, sein Taschenbuch herausnehmen, etwas auf eine Karte schreiben und dann hinüberkommen und in den Laden unter uns gehen sah. Ich lief an Laura vorbei, ehe sie mich sehen konnte und sagte, ich habe etwas oben vergessen. Sobald ich aus dem Zimmer war, lief ich auf den Korridor hinunter und wartete. Ich war entschlossen, ihn zurückzuhalten, falls er versuchen würde, hinaufzukommen. Doch machte er den Versuch nicht. Das Mädchen aus dem Laden kam durch die Verbindungstür in den Gang hinaus und brachte mir seine Karte. Eine große, vergoldete Karte mit seinem Namen und einer Krone darüber und darunter diese Zeilen. »Teure Dame, ja, der Schurke unterstand sich noch jetzt, mich so anzureden. Teure Dame, ich bitte Sie dringend, mir zu gestatten, ein Wort mit Ihnen zu sprechen, das uns beide sehr ernstlich betrifft. Wenn man in der großen Schwierigkeit überhaupt zu denken imstande ist, so denkt man schnell. Ich fühlte sogleich, dass es ein unheilvolles Versehen sein könnte, falls ich im Dunkeln bliebe und dich im Dunkeln ließe, wo ein Mann wie der Graf im Spiele war. Ich fühlte, dass die Ungewissheit über das, was er in deiner Abwesenheit tun konnte, weit schlimmer zu ertragen wäre, falls ich mich weigerte, ihn zu sehen, als das Zusammentreffen, falls ich in dasselbe willigte. »Ersuchen Sie den Herrn im Laden zu warten«, sagte ich, »ich werde sogleich zu ihm kommen.« Ich lief hinauf, um meinen Hut zu holen, da ich entschlossen war, ihn nicht im Hause zu mir sprechen zu lassen. Ich kannte seine tiefe, durchdringende Stimme zu gut und fürchtete, dass Laura dieselbe selbst vom Laden her hören würde. In weniger als einer Minute war ich wieder unten und hatte die Haustür geöffnet. Er kam aus dem Laden mir entgegen. Da stand er, in tiefer Trauer mit seiner glatten Stirn und seinem tödlichen Lächeln, und um ihn her hatten sich ein paar müßige Knaben und Weiber versammelt, die seinen großen Umfang, seine schönen schwarzen Trauerkleider und seinen Spazierstock mit dem Goldknopfe anstierten. Die ganze entsetzliche Zeit in Blackwater kam mir ins Gedächtnis zurück, als ich ihn erblickte. Der ganze alte Widerwille überschlich mich, als er mit einer schwenkenden Bewegung seinen Hut abnahm und mich anredete, wie wenn wir erst gestern auf dem freundschaftlichsten Fuße auseinandergegangen wären. »Du erinnerst dich, was er sagte?« »Ich kann's nicht wiederholen, Walter. Du sollst sogleich hören, was er über dich sagte, aber wie er zu mir sprach, kann ich nicht wiederholen. Es war noch schlimmer als die höfliche Impertinenz seines Briefes. Mir juckten die Hände, ihn zu schlagen, wie wenn ich ein Mann gewesen wäre. Ich konnte sie nur davon abhalten, indem ich unter meinem Tuche seine Karte in Stücke zerriss. Ohne meinerseits ein Wort zu sagen, ging ich vom Hause fort, aus Furcht, dass Laura uns erblicken könnte, und er folgte mir, indem er mir fortwährend sanfte Vorstellungen machte. In der ersten Nebenstraße stand ich still und frug ihn, was er von mir verlange. Er verlangte zweierlei. Erstens, falls ich nichts dagegen hätte, seine Gefühle auszusprechen, ich schlug es aus, sie anzuhören. Zweitens, die Warnung in seinem Briefe zu wiederholen. Ich frug, weshalb es nötig sei, sie zu wiederholen. Er verbeugte sich und lächelte und sagte, er wolle es mir erklären. Diese Erklärung bestätigte vollkommen die Befürchtungen, die ich aussprach, ehe du uns verließest. Ich sagte dir, wie du dich entsinnen wirst, dass Sir Percival zu eigensinnig sein werde, um den Rat seines Freundes anzunehmen, wo du im Spiele seiest, und dass vom Grafen keine Gefahr zu fürchten, bis seine eigenen Interessen bedroht und er selbst zum Handeln aufgereizt würde. Ich entsinne mich, Marian. Nun, so ist es auch richtig gekommen. Der Graf bot ihm seinen Rat an, aber derselbe wurde zurückgewiesen. Sir Percival wollte nur seiner eigenen Heftigkeit, seiner Halsstarrigkeit und seinem Hasse gegen dich folgen. Der Graf ließ ihm seinen Willen, nachdem er zuvor, für den Fall, dass zunächst seine Interessen bedroht würden, heimlich ausgekundschaftet hatte, wo wir wohnten. »Man folgte dir, Walter, an dem Abende, wo du von deiner ersten Reise nach Hampshire zurückkehrtest. Eine Strecke von der Station ab waren es die Spione des Advokaten, von da an bis zu unserem Hause aber der Graf selbst. Wie es ihm gelungen, nicht von dir gesehen zu werden, hat er mir nicht gesagt, aber es war bei jener Gelegenheit und auf diese Weise, dass er uns fand. Nachdem er diese Entdeckung gemacht, ließ er sie unbenutzt, bis er die Nachricht von Sir Percivals Tode erhielt. Und dann begann er, wie ich dir vorhergesagt hatte, für sich zu handeln, weil er glaubte, dass du nun zunächst den Mann angreifen würdest, der an dem Komplotte des Toten teilgenommen. Er traf sofort seine Vorbereitungen, um mit dem Besitzer der Irrenanstalt in London zusammenzutreffen und ihn an den Ort zu führen, wo sich seine weggelaufene Patientin befinde. In dem Glauben, dass die Folge hiervon, wie sie auch immer enden möge, die sein würde, dich in endlose gerichtliche Streitigkeiten und Schwierigkeiten zu verwickeln und es dir so unmöglich zu machen, deine Angriffe gegen ihn zu richten. Das war sein Zweck, wie er mir selbst bekannte. Das Einzige, was ihn im letzten Augenblicke zögern ließ, nun... Es ist hart, es eingestehen zu müssen, Walter, und doch muss es sein. Ich war der Gegenstand seiner Rücksicht. Ich habe keine Worte, dir zu sagen, wie tief dieser Gedanke mich demütigt. Aber die eine Schwäche in jenes Mannes eisernen Charakter ist die wirkliche Bewunderung, welche er für mich fühlt. Ich habe, um meiner Selbstachtung willen, mich so lange wie möglich bemüht, dies nicht zu glauben. Aber seine Blicke und Handlungen zwingen mich zu der beschämenden Überzeugung, dass es Wahrheit ist. Die Augen jenes Ungeheuers von Schlechtigkeit wurden feucht, während er zu mir sprach. Ja, Walter. Er erklärte, dass in dem Augenblicke, wo er dem Irrenarzte das Haus zeigte, er meines Jammers gedachte, wenn ich von Laura getrennt würde, und der Verlegenheit, falls man mich dafür zur Rechenschaft zöge, dass ich ihre Flucht bewerkstelligt hatte, und dass er um meinetwillen das Schlimmste riskierte, das du ihm tun könntest. Das Einzige, worum er bat, war, dass ich mich des Opfers erinnern und deiner Unbesonnenheit Einhalt tun möge. Aus Rücksicht für mich selbst, eine Rücksicht, die er vielleicht nicht zum zweiten Male zu nehmen imstande sein würde. Ich traf keine solche Übereinkunft mit ihm, ich wäre lieber gestorben, aber glaube ihm oder nicht, ob es nämlich wahr oder unwahr sei, dass er den Doktor unter einem Vorwande fortgeschickt, jedenfalls ist es gewiss, dass ich den Mann ihn verlassen sah, ohne ein einziges Mal nach unseren Fenstern oder auch nur nach unserer Straßenseite hinüberzublicken. Ich glaube es wohl, Marion. Die besten Menschen sind im Guten nicht konsequent. Wie sollten es da die Schlimmsten im Bösen sein? Zu gleicher Zeit aber habe ich ihn im Verdacht, dich bloß mit etwas erschreckt zu haben, was er in Wirklichkeit gar nicht ausführen kann. Ich bezweifle, dass er imstande ist, uns jetzt, da Sir Percival tot und Mrs. Catherick frei von allem Zwange ist, durch den Besitzer der Irrenanstalt Schwierigkeiten oder Unannehmlichkeiten zu bereiten. Doch lass mich weiterhören. Was sagte der Graf von mir? Er sprach von dir zuletzt. Seine Augen wurden klarer und härter und sein Wesen, wie es mir früher oft erschienen war. Es veränderte sich in jene Mischung erbarmungsloser Entschlossenheit und theatralischen Hohnes, durch den er so unergründlich wird. »Warnen Sie, Mr. Hartwright«, sagte er mit seiner hochtrabendsten Miene, »er hat es mit einem Manne von Klugheit zu tun, einem Manne, der den Gesetzen und Gebräuchen der Gesellschaft mit seinen großen, dicken Fingern ein Schnippchen schlägt, falls er sich mit mir messen will. Hätte mein armer, verstorbener Freund meinen Rat angehört, so wäre die Leichenschau mit Mr. Hartwrights Körper vorgenommen.« »Aber mein armer, verstorbener Freund war halsstarrig. Sehen Sie, ich betraure seinen Verlust im Innern meiner Seele und auswendig auf meinem Hute. Dieser unbedeutende Flor drückt Gefühle aus, die ich Mr. Hartwright zu achten auffordere. Dieselben können sich in unermessliche Feindseligkeiten verändern, falls er sie zu stören wagt.« Sei er zufrieden mit dem, was er erlangt hat, mit dem, was ich ihm und Ihnen um Ihretwillen ungestört lassen will. Sagen Sie ihm mit meiner Empfehlung, dass, falls er mich anrührt, es mit Fosco zu tun haben wird. Nach volkstümlicher Redeweise benachrichtige ich ihn, dass Fosco vor gar nichts zurückscheut. Teure Dame, guten Morgen!« Seine kalten, grauen Augen hefteten sich auf mein Gesicht. Er nahm feierlich seinen Hut ab, verbeugte sich entblößten Hauptes und ging. »Ohne umzukehren? Ohne sonst noch etwas hinzuzufügen?« An der Ecke der Straße wandte er sich um, machte eine Bewegung mit der Hand und legte sie dann theatralisch auf seine Brust. Danach verlor ich ihn aus dem Gesichte. Er verschwand in der entgegengesetzten Richtung unseres Hauses und ich eilte zu Laura zurück. Ehe ich noch wieder im Hause angelangt, war ich schon zu dem Entschluss gekommen, dass wir fort müssten. Das Haus war, namentlich in deiner Abwesenheit, jetzt, da der Graf es entdeckt hatte, anstatt ein Zufluchtsort zu sein, ein Ort der Gefahr für uns. Wäre ich deiner Rückkehr gewiss gewesen, so würde ich es bis zu derselben verschoben haben, aber ich wusste nichts mit Gewissheit und handelte daher sofort nach meinem Impulse. Du hattest, ehe du uns verließest, davon gesprochen, dass du um Lauras Gesundheit willen eine ruhigere Nachbarschaft und reinere Luft suchen möchtest. Ich brauchte sie bloß hieran zu erinnern und vorzuschlagen, dass wir dich überraschten und dir Mühe ersparten, indem wir den Umzug während deiner Abwesenheit hielten, um sie mit dem größten Eifer darauf eingehen zu sehen. Sie half mir, deine Sachen einpacken, und sie hat sie alle hier in deiner neuen Arbeitsstube wieder hergeordnet. Wie kamst du auf den Gedanken, hierher zu ziehen? Durch meine Unkenntnis anderer Teile von London. Ich fühlte die Notwendigkeit, möglichst weit von unserer alten Wohnung vorzugehen, und ich kannte Fulham etwas, weil ich hier früher einmal in Pension war. Ich schickte in der Hoffnung, dass diese Pension noch existierte, einen Boten an die Besitzerin derselben ab. Die Schule existierte, jedoch unter der Leitung der Töchter meiner alten Lehrerin, welche indessen nach dem in meinem Briefe ausgesprochenen Wunsche dies Logis für mich mieteten. Es war gerade vor Abgang der Post, als der Bote mit der Adresse des Hauses zurückkam. Wir zogen nach dem Dunkelwerden fort und langten ganz unbemerkt hier an. Habe ich recht getan, Walter? Habe ich dein Vertrauen auf mich gerechtfertigt? Ich antwortete ihr mit der Wärme und Dankbarkeit, die ich in Wirklichkeit fühlte. Aber der sorgenvolle Ausdruck verließ ihr Gesicht noch immer nicht, während ich sprach, und ihre erste Frage, nachdem ich geendet, bezog sich auf Graf Fosco. Ich sah, dass sie jetzt in veränderter Weise an ihn dachte. Es entschlüpfte ihr kein neuer Ausbruch des Zornes gegen ihn, keine neuen Bitten an mich, den Tag der Vergeltung an ihm zu beschleunigen. Ihre Überzeugung, dass jenes Mannes hassenswerte Bewunderung für sie wirklich aufrichtig war, schien um das Hundertfache ihren Argwohn seiner unergründlichen Hinterlist und ihre tief gewurzelte Furcht vor der boshaften Energie und Wachsamkeit all seiner Fähigkeiten vermehrt zu haben. Ihre Stimme wurde leiser, ihr Wesen zögernd und ihre Augen lasen mit einer eifrigen Angst in den meinigen, als sie mich frug, was ich über seinen Auftrag an mich denke und was ich demnächst zu tun beabsichtige. Es sind seit meiner Unterredung mit Mr. Kyle erst wenige Wochen vergangen, Marian, sagte ich. Als er und ich voneinander schieden, waren meine letzten Worte über Laura zu ihm folgende. Ihres Onkels Haus soll sich in Gegenwart aller, die dem falschen Begräbnisse folgten, öffnen, um sie aufzunehmen. Die Lüge, welche ihren Tod angibt, soll öffentlich und auf Befehl des Hauptes der Familie von dem Grabsteine wieder vertilgt werden. Und die beiden Männer, welche ihr so bitteres Unrecht angetan, sollen mir für ihr Verbrechen Rede stehen, wenngleich die Gerechtigkeit, die zu Gerichte sitzt, machtlos ist, sie zu verfolgen. Der eine dieser Männer ist außer meinem Bereiche. Der andere lebt und mein Entschluss lebt. Ihre Augen leuchteten und die Farbe stieg in ihre Wangen. Sie sagte nichts, doch sah ich in ihrem Gesichte, wie ihre ganze Sympathie sich an die meinige schloss. »Ich verhehle weder dir noch mir«, fuhr ich fort, »dass unsere Aussichten im höchsten Grade zweifelhaft sind.« Die Gefahren, denen wir bisher bereits ausgesetzt gewesen, waren vielleicht Kleinigkeiten im Vergleich mit denen, die uns noch in Zukunft drohen. Aber dennoch soll der Versuch gewagt werden, Marian. Ich bin nicht so unbesonnen, mich mit einem Manne wie Graf Fosco messen zu wollen, ehe ich nicht wohl auf ihn vorbereitet bin. Ich habe Geduld gelernt, ich kann warten. Wir wollen ihn glauben lassen, dass seine Botschaft an mich ihre Wirkung gehabt, wollen ihn nichts von uns hören oder erfahren lassen, wir wollen ihm volle Zeit geben, sich sicher zu fühlen. Und sein eigener prahlerischer Charakter wird, wenn ich mich nicht sehr in ihm getäuscht habe, den Erfolg beschleunigen. Dies ist ein Grund, um zu warten, aber ich habe noch einen wichtigeren. Meine Stellung, Marianne, dir und Laura gegenüber, muss noch fester sein, als sie jetzt ist, ehe ich unsere letzte Chance versuche. Sie beugte sich mit einem Blicke der Überraschung zu mir herüber. »Wie kann sie fester werden?« frug sie. »Das will ich dir sagen, wenn die Zeit kommt,« entgegnete ich. »Bis jetzt ist sie noch nicht gekommen und vielleicht kommt sie niemals. Ich mag vielleicht zu Laura auf immer darüber schweigen und selbst zu dir muss ich jetzt noch schweigen, bis ich sehe, dass ich rechtschaffener und redlicherweise sprechen kann. Doch wollen wir den Gegenstand fallen lassen. Ein anderer hat noch dringenderes Recht auf unsere Beachtung.« »Du hast Laura, hast sie mitleidsvoll über ihres Mannes Tod in Unwissenheit gelassen?« »Oh, Walter, muss sie es nicht noch lange bleiben?« »Nein, Marianne, es wird besser sein, dass du es ihr jetzt sagst, als dass der Zufall, gegen den es uns unmöglich ist, uns zu verwahren, es ihr später verriete. Verschone sie mit den Einzelheiten, bereite sie sehr sorgfältig darauf vor, aber sage ihr, dass er tot ist.« »Du hast noch außer dem Grunde, den du angibst, einen, der dich wünschen lässt, sie von dem Tode ihres Mannes zu unterrichten, Walter?« »Ja, einen Grund, der mit dem Gegenstande in Verbindung steht, dessen wir noch nicht weiter erwähnen wollen, dessen vielleicht zu Laura niemals erwähnt werden soll?« Sie sagte diese letzten Worte mit bedeutungsvollem Ausdrucke und mit einem ebensolchen gab ich ihr die bejahende Antwort. Sie erbleichte und schaute mich eine Weile mit einer traurigen, zögernden Teilnahme an. Eine ungewohnte Zärtlichkeit zitterte in ihren dunklen Augen und verlieh ihren festen Lippen einen weicheren Ausdruck, als sie zur Seite auf den leeren Sessel blickte, in welchem die geliebte Gefährtin all unserer Freuden und Schmerzen gesessen hatte. »Ich glaube, ich verstehe dich«, sagte sie. »Ich glaube, ich bin es dir und ihr schuldig, ihr den Tod ihres Mannes mitzuteilen, Walter.« Sie seufzte und hielt einen Augenblick meine Hand fest in der ihrigen. Dann ließ sie dieselbe plötzlich sinken und verließ das Zimmer. Am folgenden Tage wusste Laura, dass sein Tod sie freigegeben und dass der Irrtum und das Unglück ihres Lebens mit ihm begraben seien. Sein Name wurde unter uns nicht mehr erwähnt. Wir vermieden fortan die geringste Annäherung an den Umstand seines Todes. Und ebenso gewissenhaft enthielten Marianne und ich uns jeder Erwähnung jenes anderen Gegenstandes, dessen wir fürs Erste nicht wieder zu gedenken übereingekommen waren. Derselbe war deshalb uns nicht weniger gegenwärtig. Er wurde im Gegenteil durch die Zurückhaltung, die wir uns auferlegt, noch lebendiger erhalten. Wir beobachteten beide Laura aufmerksamer denn je, einmal wartend und hoffend, dann wieder wartend und fürchtend, bis die Zeit käme. Allmählich kehrten wir wieder zu unserer gewohnten Lebensweise zurück. Ich nahm die tägliche Arbeit wieder auf, welche ich durch meine Abwesenheit in Hampshire unterbrochen hatte. Unsere neue Wohnung kostete mehr als die kleinere und weniger bequeme, welche wir verlassen hatten, und die Notwendigkeit verdoppelter Anstrengungen wurde noch durch das Zweifelhafte unserer ferneren Aussichten vermehrt. Es konnten sich dringende Fälle ereignen, die unser kleines Vermögen beim Bankier erschöpfen würden, und die Arbeit meiner Hände mochte am Ende das Einzige sein, worauf wir für unseren Unterhalt rechnen durften. Es war für unsere Stellung notwendig, dass ich mich nach einer festeren und einträglicheren Beschäftigung umsah, als mir bisher zuteil geworden. Eine Notwendigkeit, welcher nachzukommen ich mich jetzt nach Kräften bemühte. Man denke nicht, dass ich in dem Zwischenraume von Ruhe und Zurückgezogenheit, von welchem ich jetzt schreibe, ganz und gar die Verfolgung des einen Zweckes aufgab, mit dem alle meine Gedanken und Absichten in diesen Blättern verknüpft sind. Dieser Zweck ließ während vieler Monate nicht nach in seinen Forderungen an mich. Das langsame Reifen desselben ließ mir noch immer Zeit, eine Vorsichtsmaßregel zu treffen, eine Pflicht der Dankbarkeit zu erfüllen und eine zweifelhafte Frage zu lösen. Die Vorsichtsmaßregel bezog sich natürlich auf den Grafen Fosco. Es war von der höchsten Wichtigkeit, womöglich zu erfahren, ob seine Pläne ihn nötigten, in England oder mit anderen Worten innerhalb meines Bereiches zu bleiben. Es gelang mir durch sehr einfache Mittel, diesen Zweifel zu lösen. Da mir seine Adresse in St. John's Wood bekannt war, stellte ich in der Nachbarschaft meine Nachfragen an, und als ich ausfindig gemacht, welcher Hausagent über das möblierte Haus zu verfügen hatte, in dem der Graf wohnte, frug ich denselben, ob Nummer 5 Forest Road bald zu vermieten sein werde. Die Antwort war eine verneinende. Man unterrichtete mich, dass der fremde Herr, welcher es bewohne, seinen Kontrakt auf 6 Monate erneuert habe und bis Ende Juni nächsten Jahres dort wohnen bleiben werde. Wir waren jetzt erst im Anfange des Monats Dezember. Ich verließ den Agenten mit beruhigtem Gemüte, dass mir der Graf wenigstens fürs Erste nicht entwischen werde. Die Pflicht der Dankbarkeit, die ich zu erfüllen hatte, führte mich nochmals zu Mrs. Clemens. Ich hatte ihr versprochen, wiederzukommen und ihr jene Einzelheiten in Bezug auf Anna Cathericks Tod und Begräbnis mitzuteilen, welche ich ihr in unserer ersten Unterredung zu verschweigen genötigt war. Unter den jetzt veränderten Umständen lag kein Hindernis im Wege, dass ich der guten Frau so viel von der Geschichte des Anschlages anvertraute, wie zum Verständnisse der Sache notwendig war. Sowohl meine Teilnahme als meine freundschaftlichen Gefühle für die arme Frau drängten mich zur schnellen Erfüllung dieser Pflicht, und ich erfüllte sie sorgfältig und gewissenhaft. Es ist unnötig, diese Blätter noch mit dem zu beladen, was sich bei dieser Unterredung zutrug. Es wird mehr zur Sache gehörig sein, wenn ich sage, dass dieselbe mich notwendigerweise an die eine schwebende Frage erinnerte, die noch ungelöst geblieben. Die Frage nämlich, wer Anna Cathericks Vater gewesen? Eine Menge kleiner Betrachtungen in Verbindung mit diesem Gegenstande, die an sich unbedeutend genug zusammengenommen, aber von auffallender Bedeutung waren, hatten mich neuerdings zu einer Mutmaßung geführt, die ich zu bestätigen beschloss. Ich erhielt Erlaubnis von Marianen an Major Dunthorne, auf Werneck Hall zu schreiben, in dessen Hause Mrs. Catherick einige Jahre vor ihrer Verheiratung gedient hatte, um gewisse Fragen an ihn zu tun. Ich tat dies in Marianens Namen und entschuldigte mein Ersuchen dadurch, dass die Sache für gewisse persönliche Interessen der Familie von Wichtigkeit sei. Ich wusste nicht, als ich den Brief schrieb, ob Major Dunthorne noch am Leben sei. Ich schickte ihn auf gut Glück ab, dass er lebe und sowohl imstande als geneigt sein werde, mir zu antworten. Nach Verlauf von 2 Tagen kam der Beweis in der Gestalt eines Briefes, dass der Major lebte und bereit war, uns zu helfen. Der Gedanke, welcher meinen Brief an ihn diktiert, und die Beschaffenheit meiner Fragen wird leicht aus seinen Antworten entnommen werden können. Dieselbe enthielt folgende wichtige Tatsachen. Erstens war der verstorbene Sir Percival Glyde von Blackwater Park in seinem Leben mit keinem Fuße in Warneck Hall gewesen. Derselbe war dem Major Dunthorne und seiner ganzen Familie persönlich vollkommen unbekannt gewesen. Zweitens war der verstorbene Mr. Philip Fairley von Limeridge House in seinen jüngeren Tagen Major Dunthornes vertrauter Freund und häufiger Gast gewesen. Nachdem er sein Gedächtnis dadurch aufgefrischt, dass er in alten Briefen und Papieren nachgesehen, konnte Major Dunthorne mit Gewissheit sagen, dass Mr. Philip Fairley ihn im Monat August 1826 in Warneck Hall besucht hatte und während der Monate September und Oktober dort zur Jagd geblieben war. Er reiste dann von dort, so viel der Major sich erinnerte, nach Schottland und kehrte erst nach geraumer Zeit einmal wieder, und zwar in der veränderten Eigenschaft eines Neuvermählten, nach Warneck Hall zurück. An sich war diese Mitteilung vielleicht von geringem positiven Werte, aber in Verbindung mit gewissen Tatsachen, die sowohl Marianen wie mir als vollkommen richtig bekannt waren, führte sie zu einem Schlusse, der für uns augenfällig war. Nachdem uns jetzt bekannt geworden, dass Mr. Philip Farley im Herbste des Jahres 1826 sich als Gast in Warnick Hall aufgehalten, wo zur selben Zeit Mrs. Catherick im Dienste gewesen, wussten wir außerdem, erstens, dass Anna Catherick im Juni 1827 geboren war. Zweitens, dass sie stets eine ganz auffallende persönliche Ähnlichkeit mit Laura gehabt. Und drittens, dass Laura selbst ein genaues Ebenbild ihres Vaters gewesen. Mr. Philip Farley war einer der für ihre Schönheit berühmten Männer seiner Zeit gewesen. Indem er seinen Gemütsanlagen nach seinem Bruder Frederick vollkommen unähnlich, war er der verzogene Liebling der Gesellschaft, besonders aber der Frauen. Ein gefälliger, warmherziger, liebenswürdiger Mann, großmütig bis zum Fehler, ohne besondere feste Grundsätze und bekannt als durchaus rücksichtslos in Bezug auf moralische Verbindlichkeiten gegen Frauen. Dies waren die uns bekannten Fakta und dies der Charakter des Mannes. Gewiss bedarf doch der hieraus sich ergebende klare Schluss keiner näheren Erklärung. In dem neuen Lichte, welches mir jetzt aufgegangen, trug Mrs. Catherick's Brief wieder ihren Willen, sein Schärflein dazu bei, mich in dieser meiner Überzeugung zu bestärken. Sie hatte Mrs. Farley in ihrem Brief an mich als hässlich beschrieben und hinzugefügt, dass sie dem schönsten Manne in England so lange fallen gelegt, bis er sie geheiratet habe. Beide Behauptungen waren unaufgefordert von ihr gemacht worden und beide waren falsch. Eifersüchtiger Hass, der in einer Frau wie Mrs. Catherick sich lieber in kleinlicher Bosheit Luft machte, als dass sie ihn gar nicht ausgesprochen hätte, schien mir die einzige begreifliche Ursache für die besondere Impertinenz ihrer Erwähnung von Mrs. Farley unter Umständen, die eine solche Erwähnung in keiner Weise nötig machten. Die Erwähnung von Mrs. Farleys Namen hier bringt noch eine andere Frage in Anregung. Ahnte sie je, wessen Kind das kleine Mädchen sein mochte, das man nach Limeridge brachte? Mariannens Zeugnis über diesen Punkt war entscheidend. Mrs. Farleys Brief an ihren Gemahl, der mir früher einmal vorgelesen worden, der Brief, welcher Annas Ähnlichkeit mit Laura beschrieb und ihre eigenen Zuneigung zu der kleinen Fremden erwähnte, war ohne allen Zweifel in vollkommener Herzensunschuld geschrieben. Es scheint sogar fraglich, ob Mr. Philip Farley selbst einem Verdachte der Wahrheit näher gewesen als seine Frau. Der abscheuliche Betrug, unter welchem Mrs. Catherick geheiratet und die Ursache, welche sie dazu bewogen hatte, ließ sie vorsichtshalber oder auch vielleicht stolzeshalber schweigen. Selbst wenn man annehmen wollte, dass sie imstande gewesen, mit dem Vater ihres ungeborenen Kindes während seiner Abwesenheit zu korrespondieren. Als diese Vermutung sich mir aufdrängte, gedachte ich jener Worte der Heiligen Schrift, die uns allen oft vor die Seele getreten sind und uns mit Schrecken und mit Ehrfurcht erfüllt haben. Die Sünden der Väter sollen an ihren Kindern heimgesucht werden. Wäre nicht die unheilvolle Ähnlichkeit zwischen den beiden Töchtern eines Vaters gewesen, so hätte der Anschlag, dessen unschuldiges Werkzeug Anna und dessen unschuldiges Opfer Laura gewesen, nie erdacht werden können. Mit wie unfehlbarer, sicherer Gradheit führte nicht die lange Kette von Ereignissen von des Vaters rücksichtslosem Unrecht zu des Kindes herzbrechenden Leiden hinab. Diese Gedanken und andere in ihrer Begleitung führten meinen Geist fort nach dem kleinen Friedhofe in Cumberland, wo Anna Catherick begraben lag. Ich dachte an jene vergangene Zeit, wo ich sie an Mrs. Farleys Grabe gefunden und zum letzten Male mit ihr zusammengekommen war. An ihre armen, hilflosen Hände, wie sie sich auf den Grabstein legten, und an ihre müden, sehnsüchtigen Worte, die sie ihrer toten Beschützerin und Freundin zumurmelte. Oh, wenn ich doch sterben könnte und bei Ihnen ruhen! Wenig mehr als ein Jahr war vergangen, seit sie jenen Wunsch geflüstert, und auf wie unerforschliche, furchtbare Weise war er bereits erfüllt. Die Worte, die sie am Ufer des Sees zu Laura gesprochen, sie waren wahr geworden. Oh, wenn ich doch nur bei ihrer Mutter liegen könnte! Wenn ich doch an ihrer Seite erwachen dürfte, wenn des Engels Posaune schmettert und die Gräber ihrer Toten wieder herausgeben. durch welche tödliche Verbrechen und Schrecken, durch welche dunklen Wendungen des Weges zum Tode war das verlassene Wesen unter Gottes Leitung in jene letzte Heimat eingegangen, welche sie lebend nie zu erreichen gehofft hatte. In dieser heiligen Ruhe lasse ich sie liegen. Sie bleibe ungestört bei ihrer toten Freundin. Und so sinkt die gespenstige Gestalt, welche durch diese Blätter geschlichen und mein Leben unheimlich gemacht hat, hinab in die undurchdringliche Finsternis. Wie ein Schatten kam sie zuerst zu mir in der Stille der Nacht. Wie ein Schatten schwindet sie dahin in der Einsamkeit des Todes. Ende von Abschnitt 6, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 16. Februar 2024.